geliebte Berge Götter gleich. Seht euren König trauern. In Trümmern liegt mein Sonnenreich, zerstört von Hagelschauern. Geliebte Berge, stolz und Götter, saget mir, warum kann es nicht ewig dauern? Ewig ist das Streben, für die Kunst zu leben. Kält ihr nicht und lügen werden Berge, oft bin ich in eure Welt gegangen. Ihr stummen Zeugen, tröstet mich. Die Welt hält mich gefangen. Den Künsten hab ich mich geweiht. Alle Kunst will Ewigkeit, muss ewig um sich bahnen. Ewig ist das Streben, für die Kunst zu leben. Kält ihr nicht und lügen, Tal hier.